Das Podcast-Versuchslabor. Tja, ich war ja kurz davor, heute mal so richtig vom Leder zu ziehen zum Thema iTunes und Patreon und PayPal und diese ganzen Geschichten, die da so in meiner Wahrnehmung gerade laufen in der Podcast-Szene. Aber ich habe mich entschlossen, das nicht zu machen. Die Aufnahme habe ich gelöscht. Das wäre nichts gewesen. Nee, viel lieber habe ich Folgendes heute. Ich habe mich mal wieder mit dem Holger getroffen. Das ist ja mein Bassist bei den Soulmen. Und wir treffen uns regelmäßig vor den Proben in einem netten kleinen Biergarten in München beim alten Wirt in Mosach und machen da den sogenannten Soundcheck vor der Probe. Ja, da haben wir ein bisschen was zusammengekriegt und geredet über Themen, unter anderem auch über Podcasts, über E-Bikes, über Familie, wie es halt so ist. Wir sind ja beides Familienväter und ja, der Holger ist ein sehr guter und netter Gesprächspartner. Ich denke, ich schneide das jetzt hier da mal hinter diese kleine Kurzaufnahme hier von mir und wünsche euch viel Spaß damit. In diesem Sinne, liebe Grüße aus dem Versuchslabor. Bis bald, der Klaus. Das Niveau-Tief wurde soeben erreicht. Bitte klatschen Sie jetzt. Was ist los? Ich eröffne den Reigen mit dem schönen Wort. Holger, ich glaube, wir haben heute die Arschlochkarte gezogen. Warum? Was machen wir denn heute? Wir proben ja heute nicht. Nee. Sondern, was machen wir Schönes? Hänger ausladen. Wir räumen den Hänger aus. Das ist eigentlich ein Solidaritätstreffen für unseren Schlagzeuger, dass er nicht alleine die... Das kannst du auch alleine nicht. Den ganzen Schotter im Keller bringt. Das geht ja schon rein anatomisch nicht. Da müsstest du ja Gummiarme haben, wenn du die großen Boxen rechts und links packen willst, oder? Gut, seine Frau könnte ja irgendwie helfen. Ja. Die Sina. Ja, komm hier. Schatz, ich habe eine super Idee, was wir heute Abend machen. Und seine Tochter kann die Türen aufhalten. Das geht hervorragend. Wir setzen uns heute Abend mal schön an den Hänger und räumen den aus. Du... Du würdest doch bestimmt gern diesen Subwoofer, der dich jeden Dienstagabend bis 11 Uhr nachts wach hält, gerne wieder in den Keller bringen und anschließen. Der Subwoofer, der die Vase runtergedudelt hat. Ja, genau. Die Vase ist Schrott. Aber sie hat gesagt, schöne Geschichte. Das war ja, die Vase war ja sogar vor dem Subwoofer. Ja. Da. Und seit dem Subwoofer, sagt sie, kann sie nicht schlafen, da kann sie nichts anderes machen. Ja, so ist das, wenn man sich leichtfertig mit einem Schlagzeuger einlässt. Und ich habe ja immer angeboten, soll ich den Subwoofer ausschalten ab 11 Uhr, sagt der Peter, nein, Vollgas. Das ist mein Haus und meine Nachbarn. Das müssen die ja bei sich klären, wie das geht. Intern. Ja, das ist fast unser Biergarten mittlerweile hier. Ja. Ne? So dienstags. Das ist nämlich unser Platz. Weil bei dem Wetter. Aber mich wundert, dass du mit Bedienung gewählt hast. Ich habe heute mit Bedienung gewählt, weil ich keine Lust hatte, da hinzulaufen. Vor allem, das macht erst um 17 Uhr auf, der Ausschank. Mhm. Und ich war ja schon früher da. Also dachte ich, setze ich mich hier hin und bestelle schon mal was. Aber ich glaube, die Preise sind dieselben, oder? Ob du das da kaufst oder hier. Ich glaube, ja. Das wird sich nichts tun. Bei der deutschen Mentalität wäre es eindeutig. Wenn es dort einen halben Cent billiger ist, dann sähe es hier keiner. Dann sähe es hier keiner. Aber ich bin ja auch so, was soll ich reden? Außerdem ist das ja auch mal ganz schön, wenn man sich mal bedienen lässt. Ja. Das Einzige, was stört an diesem Biergarten, ist die Straße. Die ist laut. Dachauer Straße, ist relativ laut hier. Dachauer Straße, ja. Aber die Kastanien sind wunderbar. Ja. Wenn jetzt der Bediener nicht nochmal vorbeikommt, dann geht noch was. Dann bestelle ich mir noch so ein Bier. Schade ist, dass es kein Augustiner gibt hier. Das wäre noch die Krönung. Aber das Am Stadt? HB. Kannst du dir HB. Ja. Geht ja auch. Geht auch. Du bist ja ganz sportlich mit dem Fahrrad da. Wie gesagt, einen neuen Weg wieder. Das ja. macht ja Spaß, wenn ich dann Zeit habe und keinen Termin. Ja, dann kannst dann du gemütlich. Fahre ich offen, ja. Also quasi am Anfang noch mit Google Maps und Kompassfunktion, damit ich irgendwann in den Münchner Osten abbiegen kann, fahre ich dann einfach drauf los. Und diesmal, also wie gesagt, Karlsfeld, ja. dann an der Mobile 24 M1-Tochter vorbei, das ist da ja. Karlsfelder, Dachauer Straße eigentlich Richtung München, ja. und dann nicht rechts, also rechts fahre ich immer durch den Wald. Da gibt es einen kompletten Waldweg, 6 Kilometer lang, von Karlsfeld bis an Frankfurter Ring. Habe ich ein Jahr lang nicht. Ach, das ist der Schotterweg da. Dieser. Ist Schotterweg. Da ja. haben wir schon mal gesprochen. Da. Ja. ja. Da geht es quer durch, hoch, ja. runter und ja. immer schön an der Bahnlinie entlang. Und da hast du auch einen schönen Blick auf den Güterbahnhof. Aber diesmal bin ich links rum. Und dann geht es, keine Ahnung, was das ist, vielleicht Mochling. Wie viele Kilometer sind das, wenn du von Büro nach Hause? Also ich bin hin und quasi zurück? 28. 28, eine Strecke. Mhm. Macht okay. nur Spaß mit. Macht nur mit dem E-Bike Spaß. 600 Watt elektrisch. Dann mache ich hier gepimpt. Am illegalen Daumengasgriff mache ich dann. Und dann kommt dieses leise Surren. Und dann macht es Spaß. Da überhole ich eigentlich fast jeden. Sogar die Pedelecs und die. Ja. Ja, da außer die da fahre ich dann auf der Ebene 33 km/h ohne Not, also ohne Mittreten. ohne Mittreten. Und wenn ich mittrete, dann sind es halt 35 oder was auch immer. Aber also der hat richtig Power. Der hat Hallo? Gute Stunde bin ich da. Er läuft weg. Falsche Richtung. Das heißt, du bist eine Stunde unterwegs. Ja, wenn ich gut bin, eine gute Stunde. Ja. ja. Weil ich dann immer trete, also ich bin dann auch schon etwas durchgeschwitzt und habe dann Hemd dabei und ziemlich. Ja. Und Heimzus zieht sich dann. Komischerweise brauche ich da Heimzus mindestens anderthalb Stunden. Weil da ja kein Ziel lockt oder so immer. Oh, da lockt kein Ziel daheim. ja. Oh, den Satz muss ich jetzt mal erstmal verdauen. da ist dann halt nur. Warum kommst du so spät? Warum kommst du so spät? Ja, Fahrrad. Fahrrad, eben. Ja, klar, Fahrrad. Mhm. Musst du sehen, dass du die Dönerreste noch aus dem Gesicht hast. Ja, genau. ich hatte eine Wahl, hast du mal erzählt? Mein Favorit ist Frankfurter Ring. Genau, und da gibt es eine Zwischenmahlzeit. Das erste Dönerparadies an der Schleißheimer. noch besser ist, Döner am Frankfurter Ring. Ja. Und dann einpacken. Fanta und dann in den Englischen Garten. Und dann dahin schön, ja, schön an so einem See drüber. Ja, dann dauert es natürlich länger, das ist klar. Das kann dann etwas dauern. Aber entspannt lernst, ja auch. Das ist super, ja. Du lernst München kennen. Also das ist gerade, wenn man irgendwie irgendeinen Weg fährt, dann immer dieses Aha-Element, wenn du wieder auf eine bekannte Straße kommst. Ja, okay, das hier war ich schon. Da jetzt links und manchmal fahre ich dann mit dem Navi in der Hand und dann stelle ich es halt auf Sprache und die Leute, die schauen saublöd, wenn dann ein Fahrrad kommt und sagt, bitte erste links abbiegen. Nächste Gelegenheit rechts. Und dann hören sie das Surren vom Elektromotor und dem Navi und dann sehen sie mich auf dem Liegerad, also drehen sie ganz durch. Mit Helm. Ja, mit Helm. Da macht doch schon Eindruck. Ja, ich glaube doch, den Helm weniger. Aber die Silhouette ist anders. Das ist ganz spannend. Liegerad haben vielleicht einer von 100. Ja. Ich sehe ab und zu welche, aber ich habe, glaube aber die bisher sind zwei ohne Liegeräder dann, in München gesehen. Ja. Manche haben, die meisten haben, weil ehrlich gesagt ist das von der Kraft, von der Kraftübertragung suboptimal. Ja. Du wirst nach hinten geschoben. Und ich drücke es dann gegen den Sitz. Ja. Das ist unangenehm. Du hast ja, wenn du ein normales Fahrrad, dann hast du nach unten, dann ist ja einfacher. Da ist die Gewichtskraft noch mit. Und das ist einfacher, ja. Also ohne elektrisch macht es keinen Spaß. Ja, aber es gibt stramme Waden fürs Oktoberfest, ne? Hat mich noch keiner. Dafür noch keiner drauf angesprochen. Ja, sehr schön. Dafür ist zu viel Saft im Akku anstatt in den Waden. Aber morgen habe ich meinen Akku leer gefahren. Oh. Was mich etwas skeptisch macht, weil er hätte es eigentlich durchhalten müssen. Ach so? Wahrscheinlich. Ja, aber du hat er eine Zelle nachgegeben. Also, wenn ja, die Spannung zusammenbricht. Kaputte Laptops gibt es ja genug bei der MAN. Da kannst du ja, ja wieder einen rausbauen. Genau, ich ziehe den raus und. Schickst du das HP-Laptop an Support zurück, sagst dir, der Akku geht nicht mehr. Ja, das war das Beste, weil die erste Phase bei HP-Laptops, da gab es echt einen Serienfehler, dass die Akkus als defekt angezeigt wurden. Ja. Die wurden alle ausgetauscht. Ja. Und dabei waren die alle okay, also von den Zellen her. Da war nur ein Fehler im BIOS. Oh, vielen Dank. Das haben sie leider korrigiert. Nachschub nicht stoppen. Und neulich habe ich nochmal geschaut unten, aber die haben keinen einzigen Laptop von mir. Also die haben das den Fehler in den Griff gekriegt. Das ist saublöd. Alles weg. Das ist also ein Glücksfall gewesen. So, dann stoßen wir mal auf. Ja. Bisschen Mut antrinken, dass wir die Treppe runterkommen gleich. Mit den Boxen. Aber es sind ja nur drei große Trümmer eigentlich. Vier, Mischpult, vier. Vier sind es, genau. Zweimal. Aber die Anlage hat, die ist funktioniert. Also ich bin die war super im Rosengarten. Die ist jetzt überall. Es war ja sogar zu laut im Rosengarten. Sich, ja, genau. Das war ja die. Da redet keiner mehr. Ist die gut genug? Ist die ausreichend? Das Digitalpult klingt super. Die mitten Hochtöner sind. Das Pult ist eine Perle. Das ist wirklich. Pult ist super. Welches ist das Behringer MX? Behringer X32. X32, genau. Ja. Und der Andi ist natürlich der richtige Mann am richtigen Ort. Das stimmt, muss man auch sagen. Der hat da wirklich ein Ohr. Der hat eine Vorstellung, wie es klingen muss. Ja, vor allem finde ich klasse, dass er seine Samples dabei hat, ne? Ein Bass für den Soundcheck. Ja, schon immer vorgefertigt. Ein Schlagzeug dabei. Also ich irgendwie beim ersten Mal hat er ja ein Röhren-Preamp mitgebracht. Ja. Ein extra Röhren, dass die Vocals besser klingen. Ja. Okay, beim zweiten Mal dann nimmer. Ja, das, ich glaube, das brauchst du aber mit dem Pult auch nicht. Ich glaube. Nee. Also für mich ist der Unterschied marginal. Also ich würde ihn, müssten wir mal wirklich vergleichen, ob man das überhaupt hört. Und dann bei unseren alten Shure SM58 kann es eh vergessen. Aber hier brüllt ein Handy. Ah, jetzt müssen wir wieder Neues aus der WhatsApp-Gruppe der Soulman. Wir lesen das mal live vor. Wer kommt eigentlich noch? Oh. Hans, Silke, Ralf kommen nicht. Doch, Ralf hat doch gesagt, er kommt, oder nicht? Doch, Ralf hat gesagt, ja. Ralf kommt. Er wollte ja schon wissen, was abgeht. Ja. Abissa Rosaina spielen. Ja, das wird schwierig heute, weil die Instrumente sind ja nicht. Jetzt hat sich schon wieder so eine Fliege in meinem Bier verirrt. Sag mal, geht's denn noch? Kauf den eigenes. Silke, sorry, hatte den Termin nicht im Fokus. Er muss ja nicht jeder kommen. Wer kommt eigentlich noch? Ja, ich bin da. Dann schreibst du jetzt, ich bin da, und ich schreibe auch, ich bin da. Mensch, bin da. Natürlich im alten Wirtshaus sonst. Ich bin da. Schreibe ich jetzt. Und was schreibst du? Auch. Ich bin da. Im alten Wirt. Ja. Habe ich doch gesagt, einarmiges Heben in der 1000 Kubik-Klasse. Ja, genau. Soll ich noch ein Foto dann schicken? Dann machen wir noch ein Foto mit. Ich fotografiere meins. Ja. Und du fotografierst deins und dann muss ich das so tun. Mit MP3-Rekorder. So. So. Ah ja. Oh, da fallen die Fotos hier, aber. Dein sieht nach mir aus. Durch gut, die Perspektive. Ja, das ist Close-up, Nahaufnahme. So. Richtig halten, dann geht das. So. Dann schauen wir noch kurz bei Twitter vorbei. Genau. Ah, hier gibt es Bewerbung für unser Wanderwaffeleisen. Da fällt mir ein, ich habe ja noch einen Podcast am Laufen. Ich mache halt den mit meinen Geschwistern auch noch. Ah, ja. Wir treffen uns einmal im Monat und machen den Backhauscast. Da werden dann die Backhaus-Interner ausgetauscht. Ja. Ist wie wenn du telefonierst, nur dass du halt irgendwie das mal aufnimmst, vorsichtshalber. Könnte ja lustig werden. Ja, meistens wird es auch lustig, glaube ich. Wir spielen das Ausräumen schon mal virtuell durch. Genau. Das Hänger ausräumen. Wir haben einen genauen Plan, wie ihr das nachher macht. Schon mal virtuell durch. Schon mal theoretisch durch. Ja, genau. So, dann haben wir schon 3 Bewerbungen für unser Wanderwaffeleisen. Was ist das? Wir verlosen in unserem Podcast ein Waffeleisen. Das wandert von Hörer zu Hörer. Ja. Ein richtiges Waffeleisen. Und da können die Leute dann Waffeln backen und sich damit Spaß haben. Das hat sich so ergeben. Und dann müssen sie es weiterschicken. Ja, genau. Gut, dann losen wir das aus. Wir würfeln das aus. Und dann kommen hier so Tweets. Erneute Bewerbung für das Wanderwaffeleisen. Schreibt der Elitehörer hier. Der Elitehörer. Der möchte gerne mitmachen. Dann sind schon 3, die sich jetzt schon wieder beworben haben. Ja. Müssen dann die Fotos posten. Oder ja, genau. Oder Instagram. Was auch immer. Ja. Wir haben auch schon, der Hatti hat ein Video gemacht damals. Mhm. Da hat sich einen alten Karton genommen und den mit der Axt kaputt gehauen. Ich muss jetzt das Waffeleisen auspacken. Ah, geht nicht. Und dann super. Ja, super. Gibt's, aber vorher rausgetan. Ja, klar. Gib it auf YouTube. Kann ich dir mal schicken. Das ist lustig gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Mhm. Erst mit dem Schraubenzieher, dann mit dem Messer geht alles nicht. Und dann siehst du so eine Axt durchs Bild schwingen, die dieses Paket reinhaut. Ich mach was von Benny, der macht das auch sowas. Ja. Das Beste ist, wenn das Thomann-Paket kommt mit den ganzen diese Folien da. Nein, ja. Die großen. Bom, bom, bom. Bom. Was ist denn bei Solman als nächstes geplant? Ich habe gerade genügend. 14.07. Oh. Ein Geburtstagsgig. Rosengarten. Mhm. Wieso Geburtstag? Wer hat Geburtstag? Ich. Du hast am 14. Ja. Ist so. Das wusste ich gar nicht. Weil es nicht jetzt. Ja, jetzt weiß ich jetzt. Oh. Da ist einiges. Da muss ich einen Mietwagen zurückgeben, morgens um 9. Nüchtern. Er hat mir extra gesagt, morgens um 9. Wenn ich um 9.10 Uhr komme, wird als nächster Tag angerechnet. Und er hat gesagt, du musst nüchtern kommen. Nein. Aber wieso? Gibt es eine Blutuntersuchung oder was? Nee. Versteht sich von selber, wenn ich da um 9 Uhr aufschlagen muss im Olympiapark. Ja, kann deine Frau doch wegbringen, das Auto. Eigentlich schon, gell? Ja. Warum komme ich nie auf solche auch, Ideen? Auf Auto fahren. Und dann schönen Spaziergang nach Hause. Aber wir haben... Oh, Schatz, da ist gleich die U-Bahn. Genau, du kommst schon. Du kannst dann umsteigen im Rotkreuzplatz und nochmal umsteigen am Hauptbahnhof. Ich druck dir das noch genau aus. Am Sonntag fahren weniger U-Bahnen, aber du wirst es schon schaffen, bis um Mittag da zu sein, damit das Essen bis um 1:30 genau, auf dem Tisch steht. Oh, weil ich wünsche mir an diesem Tag... Rouladen dann bitte, irgendwas, was aufwendig Rollis, ist. Genau. Rollis mit Zwiebeln und Speck. Ja, und Gürkchen. Und ein Gürkchen. Das ist eine schöne Sache. Na, ich glaube, diese kompletten... Klischees habt ihr auch nicht laufen daheim, oder? Nee. Das geht heute gar nicht mehr. Geht nicht. Ich würde das auch gar nicht haben wollen. Was sind eigentlich Klischees? Naja, du weißt schon, dieses hier, Fatih kommt nach Hause, ich hab die Kohle ran geschafft und jetzt Sagt der, klar, Baba, mach mal was zum Feinripp Essen. Und komm, mach mal was zum Essen, die Mama muss weg. Ja. Die ist schon weg. Die war weg. Ja. Die ist gerade auf dem Sprung. Ist bei uns auch mehr so. Die Benni kommt neulich um 9 Uhr morgens mir noch im Tiefschlaf. Der geht jetzt in die Riemarkaden mit seinem Freund. Der ist weg. Shoppen. Kein Frühstück. Ja. Einfach weg. Und dann nachmittags kommt der Anruf. Er würde gern beim Freund übernachten. Wir sind doch sowieso unterwegs. Ja. Okay, ja, gut. Ist ein Deal. Nächsten Tag, Sie wollen zum See. Gut, ich sage, wir sehen uns nochmal am Nachmittag. Ja, bei uns war jetzt gestern wieder die Diskussion, weil ich gesagt habe, heute ist Musik. Also Soulman. Probe. Ach so. und die Lotte dann immer, ach, die Mama kocht. Ja, die Mama kocht super, die kocht aber halt sehr gesund. Und Lotte ist so ein Fastfood, Fleischfress, kleine Pflanze da. Und, das heißt, du kochst sonst immer eigentlich? Ja, wegen meiner Lebensmittelgeschichte da koche ich daheim, ja. Was ist dann angesagt so unter der Woche? Also unter der Woche? Ja, viel Kartoffelzeug, ne? Bratkartoffeln. Sehr gerne genommen immer. Wird sehr gerne genommen, glaube ich. Genau. Den Speck mache ich jetzt immer separat, weil die mittlere ist ja Vegetarierin, die isst ja kein Fleisch. Und genau. Das ist ein schönes Würfel. Stück. Ja. Ein bisschen Putenfleisch dabei, schönen Salat und fertig. Wow. Also bei uns wird immer noch warm gekocht abends. Weil das ist der einzige Termin, wo wir alle mal zusammen am Tisch sitzen. Ja, und dann geht das kennst du ja auch, dann geht's. Aber es muss halt der Fernseher ausbleiben, das ist auch wichtig. Ja, wir haben ja keinen Fernseher. Ja, ja. Das ist ja bei uns das Thema, relativ einfach. Ja. Ja. Eigentlich müsste man verbannen irgendwo. Das Thema gar nicht auf. Ich meine, wenn ich schaue meine Serien irgendwie auf dem Laptop oder auf dem Tablet oder was. Und die schauen nicht, weil sie es nicht kennen, oder? Ja, meine Frau hat ihr, die schaut halt die ganzen Enterprise-Dinger gerade nochmal nach, komplett. Die gibt es so irgendwo auf Netflix wieder. Was für Dinger? Enterprise, Raumschiff Enterprise. Ach so. Ja. Die. Okay, die Original. Mhm. Die ersten, also die alten. Ja, die alten. Und jetzt ist sie bei denen, da gab es mal so eine neue, die irgendwie dazwischen liegt noch. Aha. Ich verstehe das ja, ich bin da nicht ganz so drin. Ja. Ja, und dann ist jeder so für sich beschäftigt. Mein Fan Barnaby, Inspektor Barnaby. Der Festplattenrekorder platzt vor lauter Eck. Ach, hier aus Inspektor der Schotte Barnaby. Hier oder das ist ein Engländer oder Kleinstadt, ja. Ja, kenne ich. Das ist, wenn du nur das schaust, das ist halt sowas von verzerrtes Bild England. Also wir wollen im Leben da nicht hin. Weil das sind nur so Kleinstadt. Chaoten. Irgendwie kaputte Familien. Das sind ja die Geschichten hier der. Kranke Existenzen, die irgendwann sich gegenseitig umbringen, ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Der Pastor ist von einer Figur vom Kirchturm erschlagen worden oder so. Die Tochter vom Freund eigentlich ein uneheliches Kind von seiner Schwägerin ist. Und es kam jetzt endlich raus und gleichzeitig hat er noch. Was weiß ich. Ein unbekannter Bruder ist aufgetaucht aus Australien. Genau. Oder der Wettbewerb der Kirchorgelzieher, also Kirchenglockenzieher. Gibt es dann Kirchenglockenziehwettbewerbe. Also der eine ist quasi vergaster Fan und hundertprozentig und der gewinnt jedes Jahr, aber dieses Jahr nicht. Und darum bringt er dann das den Team um. Und das kommt dann im Showdown raus bei dem aktuellen Wettbewerb. Und das sind hier Serienempfehlungen from Hell. Aber nicht Rosamunder Pilcher, oder? Nee, doch, das auch. Doch, das auch. Es ist Sonntagabend. Also Sonntagabend habe ich frei. Hast du eigentlich frei? Da ist dann offiziell Keller angesagt. Das heißt, ich könnte Sonntagabend zum Üben kommen eigentlich. Ja. Was auch immer im Keller zu tun ist, ich werde es tun. Es ist 20.15 Uhr. Ja, dann. Das ist dann die südenglische Küste an den zwei Sommertagen, an den zwei Sonnentagen des Jahres, wird dann abgefilmt. und dann kommt noch Herzschmerz in Familien. Dinger und. Ja, dann schließ doch Sonntagabends mal dein USB-Mikrofon an den Rechner und dann machst du einen Podcast. Mach einen Podcast. Ja, kannst du immer alles von der Seele reden. Was passiert ist oder auch nicht passiert ist. Was hätte passieren sollen was, und was ich noch alles machen wollte diese Woche. Oh Gott. Ich war ganz kurz davor, den Keller aufzuräumen, aber dann habe ich diese Gitarre da gesehen. Da mussten mal dringend Saiten drauf und. Ja. Ich habe gestern sogar die Flex in der Hand gehabt. Oh! Diese eine Seitenscheibe in der Terrasse, die soll endlich mal jetzt hin. Ach so, ja, da wolltest du so ein Ding ins Bauen, ja. Abdeckung, ja. Naja. Ja. Und jetzt habe ich noch bis spät abends gesurft, was für Teile man da eigentlich nimmt, was der Profi da verbaut. Eigentum verpflichtet, ne? Ja. So komische Senkkopfschrauben, Edelstahl noch bestellt. Super Stockdübel. Also ja, da musst du dich melden, wenn du da jemanden brauchst, der da mit festhält zum Anschrauben oder so. Oder? Ja, Moment. Ich bin ein super Festhalter. Ich bin handwerklich nicht begabt, aber ich habe mir sagen lassen, ich wäre so schön strohdoof, man könnte mich ja 5 Stunden mit so zwei Schranktüren im Kinderzimmer stehen lassen. Das wäre ganz hervorragend. Na, aber das ist richtig schwer, das Ding. Ding hat irgendwie 40 Kilo, das hält man nicht. Aber dafür hat man doch den Flaschenzug erfunden, oder nicht? Ja, irgendwie. Das muss ich irgendwie intelligent machen. Habe ich letztes Mal nur über so ein Seil am Geländer fest und dann hochschieben. Ja. Und dann mit einer Hand halten, mit der anderen anzeichnen. Ja alleine gehen so Renovierungsarbeiten immer scheiße, oder? Also ich habe jetzt unseren Handwerker bestellt, der Pole, der schon mal da war. Ja. Der kommt dann mit Kind und Kegel und Familie und macht es dann als Urlaub. Als Urlaub. Er schickt seine Frau und Kinder zur Schwiegermutter in Dachau und er arbeitet dann ein bisschen was. Ah, ja. Und der müsste eigentlich... So kann man sich Urlaub auch finanzieren. Der ist fit, der macht alles. Da wollen wir noch das Vordach machen. Da habe ich Scheiben unter eBay Kleinanzeigen Scheiben gefunden in Augsburg. Ja. VSG-Glas hat eine Scheibe irgendwie 40 Kilo, die müsste ich jetzt mal holen. Mit dem Mietwagen wahrscheinlich. Mhm. 300 Kilo Scheiben reinpacken. So, was haben wir hier? Live. Hatti schreibt, heute Abend geht nichts. Ich bin Musik machen. Oh oh. So, das kann er sich ja dann später anhören, dass wir noch im Biergarten sitzen. Was sagt er? Er wollte gerne sich auf dem Teamspeak treffen. So. Und was aufnehmen. Aber geht schlecht. Das ist jetzt gerade schlecht, weil wir müssen ja schwer arbeiten noch später. Also, Hatti, liebe Grüße, wir müssen noch spät arbeiten. Ja. Holger, sag mal ja. Ja. Ja, siehst du? Ja. Es wird unglaublich. Ich sehe schon die Schweißperlen auf deiner Stirn stehen. Also ich schwitze jetzt schon eigentlich. Also beim Gedanken daran geht's schon los. Ja, ist eigentlich schade hier, wegen den 10 Minuten runtertragen. Wenn da nicht der Biergarten wäre, wäre das... Ja, aber wir müssen ja auch mal ein paar Dinge besprechen in Ruhe. Das müssen wir ja auch mal machen. Über unser Outcoming. Peter schreibt, er kommt hier hin und spielt mit, oder was? Hä? Wir spielen Hänger ausräumen, schon mal theoretisch durch. Okay, dann komme ich da hin und spiele mit. Ah ja. Wo, jetzt hier hin oder zum Hänger? Ja, glaube ich, ja. Oh, dann wird das mit dem Hänger vielleicht gar nichts heute. Ja, da kannst du den Hänger vergessen. Da komme ich hier hin und spiele mit. Sehr gut. Die erste Probe, die hier begonnen und beendet wurde. Kann er hier Rosanna mit Messer und Gabel einspielen? Ja. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack. Oh. Da freut sich das Zoom. Ja. Schauen wir mal, wie die mal gucken, was auch vorne kann. Die automatische Aussteuerung hier einsetzt. Vollgas. Ja. gut, mit diesen Klopfzeichen würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute, oder? Ja, genau. Sagen wir mal, genug ist genug. Servus. Ciao. Tschüssi.